Wenn du im Leben etwas erreichen willst, wenn du gewinnen willst, dann höre auf dein Herz. Und wenn dein Herz einmal nicht antwortet, dann schließe die Augen. Oh, Der Pianist. Live. Der Pianist. Live. Der Pianist. Live. Der Pianist. Live. Der Pianist. Live. Der Pianist.